Kundgabe 3917. Empfangen durch Bertha Dudder am 28.10.1946. Kurze Frist bis zum Ende, um der schwachen Seelen willen. Dass euch noch eine kurze Frist gegeben ist bis zum Ende, habt ihr meiner übergroßen Liebe zu verdanken, die euch noch immer Möglichkeiten schaffen will, eure Seelen zu retten vor ewiger Verdammnis. Das heißt, vor erneuter Bannung in der festesten Materie durch endlos langen Zeitraum hindurch. Doch die Menschen sind in ihrer Verblendung unbelehrbar. Sie glauben nicht an das Ende und richten daher auch ihr Leben nicht danach ein. Jedoch, einzelne Seelen sind noch schwach. Ihr Wille hat sich noch nicht endgültig entschieden. Sie sind dem Satan noch nicht ganz verfallen, wenngleich sie auch nicht bewusst und ernsten Willens mir zustreben. Und dieser Seelen wegen gehe ich nicht von der festgesetzten Zeit der Auflösung ab, wenngleich die Menschheit schon lange den geistigen Tiefstand erreicht hat, der eine solche totale Auflösung zur Folge hat. Ich halte fest an der seit Ewigkeit bestimmten Zeit, und daher habt ihr noch eine kurze Gnadenzeit zu gewärtigen, die für euch zwar irdisch außerordentlich schwer tragbar ist, jedoch noch vereinzelten Seelen Rettung bringen kann, wie sie den Reifezustand derer beträchtlich erhöht, die mein sind und diese schwere Zeit durchleben müssen. Doch um derer willen werden die Tage verkürzt werden, wie ich es verheißen habe. Denn so die Endzeit in die letzte Phase eingetreten ist, ist fast keine Hoffnung mehr, noch Seelen zu gewinnen. Und dann sollen meine Anhänger erfahren die Wahrheit meines Wortes. Sie werden sich kaum der Zeit bewusst werden, so schnell werden die Tage vergehen, bis ich selbst komme, sie zu holen in mein Reich. Denn in dieser Zeit wird sich entschieden haben, das Geistige in dem Menschen für oder gegen mich. In dieser letzten Phase stehen offensichtlich die Teufel den meinen gegenüber, und klein wird die Zahl der Letzteren sein, übergroß aber die Anzahl der Menschen, die wahre Teufel in Menschengestalt sind. Und dann kommt das Ende. Und darum nützet diese kurze Frist noch ausgiebig sowohl für eure eigene Seele als auch für die Seelen der Mitmenschen, die dringend der Aufklärung benötigen, denen mein Wille kundgetan werden soll und denen ihr daher mein Wort bringen müsstet, die ermahnt und gewarnt werden sollen, auf dass sie nicht sagen können, völlig unwissend geblieben zu sein. Nützet die Zeit und arbeitet für mich, wo immer euch Gelegenheit geboten wird. Denn ich selbst führe euch die Menschen zu, denen ihr geistig und irdisch helfen sollet. Ich selbst führe euch die Wege und zeige euch, wo ein Hilfsbedürftiger weilet, der euch benötigt geistig und irdisch. Denn jede einzelne Seele erbarmet mich, und ich will ihr helfen und sie erretten vor ewiger Verdammnis. Und so ihr um euch nur Lieblosigkeit, Hass und Ungerechtigkeit sehet, so wisset, dass schwache Seelen inmitten der Teufel weilen, denen Hilfe gebracht werden muss, sollen sie nicht der Gewalt jener verfallen. Und dieser schwachen Seelen nehmet euch an, erweiset ihnen die Nächstenliebe, vermittelt ihnen mein Wort und gebt ihnen so das einzige kraftvolle Mittel in die Hand, stark zu werden und sich zu retten aus der Finsternis der Nacht in das Licht des Tages. Doch unwiderruflich neigt sich der Tag seinem Ende zu, und es wird die Nacht kommen, aus der sich keine Seele mehr selbst erretten kann. Es ist schon spät am Abend, doch die Helligkeit genügt noch, um verirrten Seelen den rechten Weg erkennen zu lassen, der sie dem Ziel zuführt, an dem meine Boten und Führer stehen, die Unterstützung gewähren allen, die guten Willens sind. Amen.